Wenn es dann gut wäre, wenn ihr dann etwas tun, Barakallahu fikum. Wenn wir hier Probleme haben, dann gibt es auch Kanal, ein Newsstream, da kann man weiter, Barakallahu fikum, den Unterricht zuhören. Wir machen weiter. Bismillah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'firuhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdi allahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد اليوم تغيش السفر بشن دوتش اليوم حنبيت بارك الله فيكم مدى اكلاكم خمسه السلام الموصله إلى بلوغ المرام und wir sind bei Kitab al-Jami' bei Hadith 1354 وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا والخيلاء هو البطر والكبر الحديث عند البخاري ومسلم فنفي النظر من الله تعالى فيه كذلك نفي المعنى فيه أنه لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء سواء كان من الرجال الحديث عام أو النساء ولكن أم سلمة رضوان الله عليها قالت عند سماعي الحديث فكيف تصنع النساء بذيولهن فقال صلى الله عليه وسلم يزيدن فيه شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن فقال فترخيهن ذراعا ولا تزدن عليه أخرجه النسائي والترمذي والمراد بالذراع هو ذراع اليد أي شبران باليد المعتدلة والمراد جر الثوب على الأرض أما الحديث ففيه ما أسأل ففيه أن الذي يجر ثوبه وهنا قال خيلاء أما في الحديث الآخر وهو كذلك عند البخاري ما أسفل من الكعبين ففي النار ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار والحديث بارك الله فيكم كذلك عند البخاري طبعا إذا أراد الإنسان يفهم الحديث فقط بالخيلاء فسيكون المعنى أنه فقط الذي يجر ثوبه خيلاء الذي يجر ثوبه خلفه خيلاء هذا فقط الذي لا ينظر الله إليه ولكن إذا قلنا بهذا إذا عطلنا حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار لذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد صرح به ما أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء قال ابن عبد البر إن من جره لغير الخيلاء مذموم قال النووي مكروه وهذا نص الشافعي إذن هناك من قال جر الثوب هو فقط خيلاء جر الثوب للكراهة وليس للتحريم وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق كما أخرج الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد والله عليه قال كنت أمشي وعلي برد أجره يعني إزار أجره فقال لي رجل ارفع ثوبك فإنه أتقى أو أنقى فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إنما هي بردة ملحاء، الملحاء المخططة. فقال: ما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. أكره النسائي والترمذي في الشمال، في شمال محمد. وأما ما دون ذلك فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين، وما تحت الكعبين حرام إن كان للخلاء، وإن كان لغيرها يعني إذا ما كان فيه كبر وبطر. فذكر النووي وغيره أنه مكروه. فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر فهو غير داخل في الوعيد. وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف، محرم لأجله ولأجل التشبه في النساء، ولأجل أنه لا يأمن أن تعلق به النجاسة. قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول أنا لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا. ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه إذا صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في فإنها دعوة غير مسلمة، بل إطالة ذيله يستلزم الخيلاء، دالة على تكبره. يعني العربي يقول رحمه الله تعالى، يقول: ما في إنسان يطيل ثوبه إلا للخيلاء أصلا، لأن اللفظ داخل فيه، يتناوله اللفظ. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. إسبال يستلزم جر الثوب، المسبل هو الذي يجر ثوبه، وجر الثوب يستلزم الخيلاء أن يكون للبطر الكبر ولو لم يقصده. وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: إياك وجر الإيزار، فإن جر الإيزار من المخيلة. إياك وجر الإيزار، فإن جر الإزار من المخيلة. وقد أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة، وفيه قصة لعمر ابن زرارة الأنصاري: إن الله لا يحب المسبل. والقصة أن أبا أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقنا عمر بن زرارة في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك. حتى سمع عمر فقال: يا رسول الله، إني حمش الساقين. فقال: يا عمر، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمر عفوا، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه. إن الله لا يحب المسبل. وضرب رسول الله 4 أصابع تحت ركبتي عمر وقال: يا عمر، هذا موضع الإزار. ثم ضرب ب4 أصابع تحت الأربعة ثم قال: يا عمر، هذا موضع الإزار. وحكم غير الثوب والإزار حكمهما. ولذلك لما سأل شعبة محارب ابن دثار، قال شعبة: أذكر الإزار. قال: ما خص إزارا ولا قميصا. أي المقصود أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وأخرج أهل السنة إلا الترمذي عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والحديث عند أبي داود كذلك وهو صحيح. قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى طرف عمامته بين كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك تطويل الأكمام من القميص زيادة على المعتاد كما يفعله بعض أهل الحجاز إسبال محرم. وقد نقل عياض عن العلماء كراهة ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. قلت: وينبغي أن يراد بالمعتاد ما كان في عصر النبوة. ما كان في عصر النبوة. بارك الله فيكم. هذه القضية قضية مهمة جدا. هذه القضية قضية مهمة جدا لأن فيها مسائل. هذه القضية فقط قضية الإزار أو غيره، لأن فيها مسائل فقهية. هناك نعم من أهل العلم من يقول أن الإسبال إذا أريد به المخيلة فهو المحرم، أما إذا لم يرد به المخيلة يعني ما يراد به الكبر والبطر فيقول بالكراهة. ولكن يا أخوة انظروا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. والحديث الآخر: ما أسفل من الإيزاء من الكعبين إزاري، أو ما أسفل من ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا عام وهذا عام. هذا عام في المخيل وهذا عام في الإسبال. وأصلا لما يقال لإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، فقل لا ما أريد. ويقال له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ للكعبين، للإزار من الكعبين، يعني ما يصل الإزار الكعبين. هذا بالنسبة للرجال. ويقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، رأى عمرو عبيد بن خالد، فقال له: ارفع ثوبك. فأخوة، وكذلك أن الله لا يحب المسبل. فزرعا كان، طيب شلون يقول إن الله لا يحب المسبل ويقال بالكراهة؟ والإسبال هو أن يجعل الإزار أطول أو البنطال أو لغير ذلك أطول من الكعب. لذلك الصحيح أنه إذا أسبل من غير نية البطر كما يقولون فهذا حرام، وإذا كان مع الكبر والبطر فهذا عذابه أكبر. فالله لا ينظر إليه فلا يزكيه وله عذاب أليم يوم القيامة. فإذن يا أخوة، الصحيح أن المسلم يجعل إزاره إلى نصف ساقه، فإذا طال فإلى الكعبين، وإذا آثر أكثر من الكعبين فهذا قد وقع في الحرام. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا كلام جميل لابن العربي، قال إذا قال لا أجر خيلاء، ما اللفظ يتناوله لأنه مسبل، فذلك هذه أنه يقول فقط الخيلاء. ثم في قضية أبي بكر رضي الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لست ما يفعله خيلاء. أي النبي صلى الله عليه وسلم زكاه. ولكن اليوم من يزكي الناس؟ واحد اثنين. أبو بكر قال: أتعهده ويتفتلت يسترخي وأنا أتعهده. فقال: لست مما يفعله خيلاء. أي في الأصل إزار النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا بالنسبة للأكمام. وبارك الله فيكم، ينتبه المسلم لذلك، لأنه المسألة فيها نار، ليس الإزار وإنما الذي يطيل الإزار. نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. حديث 350 كتاب الجامع فنسب السلام. İbn Umar radıyallahu aleyh zaktı. De gezante Allah sallallahu aleyhi ve sellem zaktı. Allah schaut nicht denjenigen, der sein Gewand aus Überheblichkeit hinter sich schleifen lässt. Oder sein Izar, sein Gewand, länger als Knöchel hinter sich zieht. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Natürlich, Allah sieht alles und Allah schaut alles, subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet hier, Allah schaut nicht diese Person? Das heißt, barakallahu fikum, Allah gibt dieser Person keine Barmherzigkeit. Das ist derjenige, der aus Überheblichkeit sein Izar, sein Gewand, hinter sich schleifen lässt. Wird Allah subhanahu wa ta'ala dieser Person keine Barmherzigkeit schenken. Das könnte natürlich für die Männer und Frauen verstanden werden. Und das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Das könnte für beide verstanden werden. Deshalb sagte Umm Salama, O Gesandter Allahs, was machen die Frauen mit ihren Gewändern? Weil die Frauen, die haben sozusagen ihre Gewänder immer auf dem Boden hinter sich schleifen lassen. Sage, was macht sie? Was machen die Frauen? Der sagte, sie lassen das eine Handspanne hinter sich. Eine Handspanne. Dann hat sie gesagt, dann wird man ihre Füße sehen. Dann sagte der Prophet, dann lassen sie das hinter sich eine Elle, das würde zwei, ungefähr zwei Handspannen. Natürlich, dann hat sie gesagt, aber weiter im Hadith. Das heißt, weil bei Nesel-Tirmidhi. Dann hat sie weiter gesagt, aber es kann sein, dass etwas Schmutz auf den Gewand kommt. Der sagte, yutahhiruhuma ba'dahu. Das heißt, was danach von der Erde kommt, reinigt dieses Gewand. Jetzt, barakallahu fikum, wir haben diese überliefert. Derjenige, der sein Izar, hinter sich schleifen lässt, aus Überheblichkeit oder Arroganz, Allah subhanahu wa ta'ala will ihn nicht anschauen. Aber wir haben eine andere Überlieferung, auch bei Al-Bukhari. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, was länger als Knöchel ist, von Gewand, von Izar, ist in der Hölle. Das heißt, nicht der Gewand, sondern die Person, die das macht, geht in die Hölle. Einige Gelehrten sagen, barakallahu fikum, sagen, diese Überlieferung, dass man in die Hölle kommt, hat damit zu tun, dass man sein Gewand aus Überheblichkeit und Arroganz länger macht. Und sie bringen auch als Beweis, das Hadith, was bei Al-Bukhari ist und bei Abu Dawud al-Nasai, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er das gesagt hat, dann kam Abu Bakr zu ihm. Er sagte ihm, O Gesandter Allahs, mein Gewand, mein Izar, mein Untertuch, wir haben Untertuch und Obertuch. Mein Untertuch rutscht von mir. Und ich ziehe das nach oben. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, du machst das nicht aus Überheblichkeit. Ibn Abd al-Barr sagte, das heißt, wenn man das nicht wegen Arroganz oder Überheblichkeit länger lässt, dann ist das madhmum, das ist schlecht. An-Nawawi sagte, das ist unerwünscht. Unerwünscht. Und er sagte, so sagte es Schafi. Aber als Sunnah, in der Sunnah von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das wird in den Hadithen, gibt es Überlieferungen, die besagen, dass die Länge des Gewandes eines Moslems sollte bis Mitte des Schienbeins sein sollte. Und zwar عبيد بن خالد التسيلتب، عندس حديث تسبه الترمذي والنسائي، عبيد بن خالد التسيلتب ذاك ايش بن ذاكن ايش ليف während ich lief mit einem Gewand, dieser Gewand war gestreift, dann jemandem gehört. Er sagte, zieh dein Gewand oder dein Isar nach oben, weil das reiner ist und gottesfürchtiger. Dann habe ich geguckt, das war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagte ihm, oh Gesandter Allahs, das ist ein schönes Gewand, was gestreift ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nimmst du mich nicht als Vorbild? Dann habe ich geguckt, das Untertuch vom Prophet war bis Mitte des Schienbeins. Und dann, wenn das länger wird, dann bis Knöchel. Bis Knöchel. Deshalb, manche Gelehrten sagen, das ist haram. Andere sagen, das ist haram, wenn das mit Arroganz verbunden ist. Einige sagen, es ist unerwünscht. Aber wenn wir sowas haben, dann suchen wir nach den Belegen, nach den Beweisen. At-Tirmidhi und Nasa'i. Dann barakallahu fikum, Ibn al-Arabi sagte, rahimahullah ta'ala, es ist verboten für einen Mann, dass sein Gewand länger als Knöchel ist. Knöchel, die sind diese zwei Knochen, die am rechts und links vom Fuß sind. Weil manche Ka'ab, manche verstehen im Arabischen Ka'ab, die verstehen die Ferse. Aber nein, Ka'ab bedeutet was anderes hier. So, barakallahu fikum, Ibn al-Arabi sagte, es darf nicht länger als Knöchel sein. Wenn er auch sagt, ich mache das nicht aus Überheblichkeit, das wird nicht angenommen. Weil solange er gegen das Hadith vom Propheten verstößt und der Sinn des Wortes, dass man länger als Knöchel angezogen hat, dann, wenn man sagt auch, das ist nicht wegen Arroganz, dann spielt das keine Rolle mehr. Deshalb ist es verboten. Und aus diesen Beweisen könnte man sagen, wenn man, sagt Isa, länger als Knöchel, dann ist das automatisch auch mit Arroganz verbunden. Warum sagt man sowas? Weil wenn man sagt, ja, mach wie der Prophet, der sagt, nein, das ist nicht schön. Oder nein, will ich nicht. Dann ist das Arroganz eigentlich. Das ist Überheblichkeit. Weil der Prophet dir etwas sagt und du willst das nicht machen. Und das ist überheblich. Aber Ibn Umar erzählte, sagt, Iyaka wa jarra al-izar. Also pass auf, dass du dein Gewand hinter dir schleifen lässt. Weil Schleifen des Isars, was lang ist, ist von der Überheblichkeit. Und At-Tabarani hat erklärt eine Geschichte von Amr ibn Zurar al-Ansar. Der Prophet sagte, Allah liebt nicht denjenigen, der sein Isar länger als Knöchel macht. Das wird Al-Musbil heißt das. Al-Musbil bedeutet, dass man sein Gewand länger als Knöchel hat. Es gibt da eine Geschichte, barakallahu fikum. Abu Umama sagte, während wir mit dem Propheten waren, dann kam Amr ibn Zurara. Und er hat so ein schönes Gewand angehabt. Aber das war sehr lang. Der Prophet hat einen Teil von seinem Gewand. Und der hat so gemacht, dass man Bescheidenheit zeigt. Und dann sagte er, dein Diener und der Sohn von deinem Diener und der Sohn von deiner Dienerin, bis Amr das hörte. Und er sagte, oh Gesandter Allahs, meine Beine sehen nicht schön aus. Meine Beine sehen nicht schön aus. Le prophète sallam sagte: O Amr, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles gut erschaffen, mit der besten. In Allah qad ahsana kulla shay'in khalaq. Dort Allah subhanahu wa ta'ala hat die Schöpfung am besten erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Allah liebt nicht denjenigen, der sein Gewand oder sein Izar länger als Knöchel macht, al-Musbil. Und das ist bei al-Tabarani. Und dann, der Prophet sallam hat vier Finger genommen von Knie von Amr und er sagte ihm: Hier ist die Grenze von deinem Izar. Und dann hat er nochmal vier Finger gemacht, sallallahu alaihi wasallam, darunter, und er sagte: Bis hier kann dein Izar sein. Zum Barakallahu fik kommt das wieder, bis Mitte des Schienbeins ist am besten. Und wenn das länger ist, weil jetzt eine andere Überlieferung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Mu'min sollte bis Mitte des Schienbeins tragen. Wenn er das länger macht, dann bis zu Knöchel. Wenn das länger ist, dann ist das in der Hölle. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: La hadza al-Izar min al-Ka'bayn aw al-Ka'bayn al-Izar. Das bedeutet, man sollte nicht sein Gewand bis über die Knöchel, das wird nicht jetzt länger, sondern über Knöchel machen. Das geht nicht. Und bezüglich Al-Izar oder bezüglich Gewand, das gilt auch für den Ärmel. Für den Ärmel, da sollte man das nicht so lang machen. Und es gilt auch für ein Imama, für Turban. Wenn man so einen Schwanz für Turban hat, sollte man das nicht länger als normal machen. Barakallahu fikum. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch sagte, und das Hadith ist bei und bei Abu Dawud ist das sahih von Ibn Umar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das war von Ibn Umar, von Umar ibn Khattab, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-Isbal ist bezüglich Izar oder Gewand oder Imama. Das alles, barakallahu fikum. Deshalb, man muss aufpassen in diesem Zusammenhang, und man sollte, barakallahu fikum, keine Bekleidung tragen als Mann, die länger sind als Knöchel. Weil, aufpassen bitte, man sagt ja, es gibt Gelehrten, die das gesagt haben. Ja, das wissen wir doch. Aber erstens, wenn man dir sagt, der Allah liebt nicht denjenigen, der länger als Knöchel anhat, was bedeutet das für dich? Zweitens, wenn man dir sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Gewand eines Mu'mins ist bis Mitte des Schienbeins, wenn das länger ist bis Knöchel, wenn länger, dann in der Hölle. Der Prophet sagt sallallahu alaihi wasallam, was unter dem Knöchel, was länger als Knöchel ist, ist in der Hölle. Deshalb, barakallahu fikum, da gibt es eine Regel. Das sind klare Beweise. Und da gibt es eine Regel. Wenn wir zwei Urteile haben, die nicht gleich sind, das bedeutet auch, dass die Gründe sind anders. Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah sieht ihn nicht, Allah reinigt ihn nicht und Allah verhängt ihm eine schmerzhafte Strafe, derjenige, der sein Gewand aus Überheblichkeit hinter sich schleifen lässt. Und bei dem anderen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was unter dem Knöchel von Izar, was länger als Knöchel von Izar ist, ist in der Hölle. Das ist allgemein und das ist allgemein. Und ein allgemeiner Hadith kannst du nicht mit einem allgemeinen Hadith sozusagen spezifisch machen oder einschränken. Und deshalb, das bleibt. Und diese Überlieferung ist klar. Ibn Umar, und das ist lahu hukm al-rafa. Was wird lahu hukm al-rafa? Das ist, Ibn Umar kann das nicht von seinem Kopf sagen, sondern das hat er vom Propheten gelernt. Wenn du dein Izad länger als Knöchel machst, als Mann jetzt, dann ist das Überheblichkeit. Wenn man sagt, ja, aber der Prophet sagte doch Abu Bakr. Er sagte, Abu Bakr, du machst das nicht aus Überheblichkeit. Erstmal, wer hat Abu Bakr hier bestätigt, dass er keine Überheblichkeit macht? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Wer bestätigt uns heute, dass wir das nicht machen? Erstens. Zweitens. Was sagte Abu Bakr? Der sagte, mein Izar, mein Gewand, rutscht. Und wenn das rutscht, dann ist das länger als Knöchel. Das wird im normalen Fall, wie ist das? Im normalen Fall, das ist nicht länger als Knöchel, sondern weil das rutscht, dann wird das länger als Knöchel. Eigentlich, Hadith von Abu Bakr ist ein Beweis, dass man sagt, man darf nicht länger als Mann, länger als Knöchel tragen. Das geht nicht um Socken, Socken sind was anderes. Wir reden über etwas, was man von oben nach unten zieht, nicht von unten nach oben. So aufpassen, Barakallahu fikum, richtig ist, dass man aufpasst und das ist sehr schöne Überlieferung und auch sehr schöne Erklärung von Ibn al-Arabi bezüglich dem Wort oder des Wortes. Es gibt natürlich eine Überlieferung, La Salata li Muslimin Izara. Es gibt noch eine Überlieferung, das wird kein Gebet für denjenigen, der länger als Knöchel gezogen hat von Izara. Manche Gelehrten sagen, ich wach, manche Gelehrten sagen, diese Überlieferung ist authentisch. Und wenn diese Überlieferung authentisch ist, dann ist das natürlich nicht leicht. Da könnte man nicht sagen, Khuyala. Sagte überhaupt. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, sagen wir khair. Und subhanallah, heute ist die Lage so geworden bei den Muslimen. Die Frauen wollen Mini-Jüb tragen und die Männer, die schleifen ihre Gewänder hinter sich. Obwohl der Prophet sagt total was anderes. Er sagte, die Männer sollten bis Mitte des Schienbeins tragen und die Frauen sollten so lange tragen, dass sie eine Elle von dem Knöchel eine Elle hinter sich tragen. Ja, subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber das ist die Lage. Was sollen wir tun? Khair. Und komischerweise, du siehst manche, die machen das. Sagst ihm, okay, was ist die Sunna? Was ist die Sunna? Er sagt dir, ja, die Sunna natürlich ist, die Sunna ist natürlich das. Manche, die sagen nicht, wal'iyadu billah, dass die Sunna ist bis Mitte des Schienbeins. Die lachen die Leute aus, wenn sie das machen. Ich meine, da sieht man einen Muslim und der hat bis Mitte des Schienbeins, dann fängt er ihn auszulachen, wal'iyadu billah. Schau mal diese Leute, wie sie das machen. Oder extrem sind sie. Ist der Prophet s.a.w. extrem? Da sagen sie, ja, damals war das anders, sie haben keinen Stoff gehabt. Und was sagen wir mit Hadith bezüglich Amr ibn Zurara und Ubayd ibn Khalid? Was sind diese Hadithe? Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Dass sie Wissen haben, aber sie haben nicht Wissen. Und sowieso, für mich, Barakallahu fikum, diese Überlieferung von Ibn Umar ist maßgebend. Jeder, der sein Gewand länger als Knöchel trägt von den Männern, der macht das aus Überheblichkeit. Überheblichkeit bezüglich der Sunna. Weil wenn man ihm sagt, der Prophet hat befohlen, der Prophet hat verboten, sagt, ach, das war vor 1400 Jahren. Und das ist genau Arroganz und Überheblichkeit. Was bedeutet Überheblichkeit? Batarul haqqi wa ghamtun nas, dass man die Wahrheit nicht annimmt und dass man die Leute erniedrigt. Das ist Überheblichkeit. Und das ist genau, du sagst ihm, Allah liebt nicht denjenigen, der das macht. Der Prophet s.a.w. sagte, mach das nicht. Der Prophet sagt, trotzdem sagt, ach, das war vor 1400 Jahren. Das haben wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist noch ein Beweis, Barakallahu fikum, damit ihr versteht. Es gibt in der Erklärung, habe ich euch erzählt, bezüglich Salama. Das ist der Beweis auch, dass die Füße einer muslimischen Frau Aura sind. Und die muss ihre Füße bedecken. Weil hier im Hadith steht, إِذَن تَتَكَشَّفُ قَدَمَاهَا. Dann sieht man ihre Füße. Der Prophet sagte, dann macht sie länger, damit die Füße nicht zu sehen sind. Dann, Barakallahu fikum, gibt es noch etwas, was sehr schön ist hier in diesem Hadith. Und zwar bestimmte Gewohnheiten werden durch Ayat oder Hadithe nicht mehr im Bereich der Gewohnheiten bleiben, sondern die sind religiöse Angelegenheiten. Also du hast eine Angelegenheit, was mit der Gewohnheit zu tun hat. Anziehen ist normalerweise Gewohnheit. Weil ein Muslim nicht Muslim machen das gleiche. Aber wenn wir einen Beweis haben, der diese Gewohnheit verbietet oder verpflichtet, dann ist das religiöse Angelegenheit. Das heißt, länger anziehen oder ein Isar länger als Knöchel anzuziehen, ist es nicht mehr Gewohnheit, sondern Religion. Und wenn du das machst, dann machst du, auch wenn manche Gelehrten sagen, Makruh, Makruh, was meinen die mit Makruh? Die meinen nicht was, was die Leute heute verstehen, unerwünscht. Das bedeutet, naja, brauchst du nicht. Die Gelehrten, die haben zwei Arten von Makruh. Zwei Arten. Einmal Karahat Nazah und einmal Karahat Tahrim. Die meinten eher, das ist Haram. Aber die haben das nicht so direkt gesagt, Haram, weil die Angst gehabt haben, dass sie etwas sagen, Haram, und die haben keine klare Beweise, dass es Haram ist. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال والعلة أن الشيطان يفعل ذلك وهذا من خلق الشيطان وليس من المؤمن بارك الله فيك لذلك قال الجمهور يستحب الأكل باليمين والشرب بها فقالوا لا إنه بالشمال محرم يعني منهم يقول كراهة فقط ولكن صحيح يا أخوة أنه يحرم الأكل بالشمال إلا طبعا الإنسان الذي ما عنده يد يمين مثلا أو ما يستطيع يأكل باليمين فلا بأس والله تعالى طبعا والأخذ والعطاء نفس الشيء بارك الله فيكم حديث 1355 ابن عمر auch erzählte dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, wenn jemand von euch isst, dann sollte mit der Rechten essen. Und wenn jemand von euch trinkt, dann sollte mit der Rechten trinken. Weil der Scheitan, oder nämlich der Scheitan, isst mit links und trinkt mit links. Das Hadith ist bei Muslim überliefert. Das heißt, der Scheitan trinkt. Aber mit links. Aber der Mu'min, der Muslim, isst und trinkt mit Recht. Und deshalb, aus dieser Überlieferung ist eigentlich, da kann man sagen, ist es verboten, mit links zu essen, zu trinken. Aber die meisten von Al-Jumhur, von den Gelehrten, sagen, ist es unerwünscht. Nochmal, unerwünscht. Was meinen Sie mit unerwünscht? Da muss man prüfen. Es ist unerwünscht, natürlich mit links zu essen, zu essen, zu trinken und besser ist mit der rechten Hand. Natürlich noch dazu, auch geben und nehmen. Wenn du gibst, dann gib mit Recht, wenn du nimmst, dann nimm mit Recht, weil der Shaitan auch mit Recht gibt, mit links gibt und mit links nimmt. Das wird, macht nicht der, die Art von Shaitan. Und subhanallah, wenn jemand dir sagt, das ist die Art von Shaitan, ist es natürlich eher verboten, dass so wie der Shaitan macht. Übrigens, der Shaitan bedeutet auch aufpassen. Manchmal in manchen Hadithen bedeutet das Shaitan der Boshafte, etwas Böses, Schlechtes. وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيله أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري إذن كل واشرب ولكن ما تسرف ولا تتكبر لا تتكبر على الخلق لا حول ولا قوة إلا بالله اتفق. قال عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه وتدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء مضر بالجسد ومضر بالمعيشة ويؤدي إلى الإتلاف، فيضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسبها الإثم، وبالدنيا حيث يكسبها المقت من الناس. وقد علق البخاري عن ابن عباس: كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأ ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. يعني تنعم في الدنيا لا بأس، ولكن ما تسرف وما تكبر على الخلق، ما تسرف وما تكبر على الخلق. بارك الله فيكم. عمرو بن شعيب von seinem Vater, von seinem Großvater sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte: iss und trink und zieh dich an, aber ohne Verschwendung und ohne Arroganz, ohne Überheblichkeit. Das Hadith bei Abu Dawud und Ahmed, und al-Bukhari hat das Mu'allaq überliefert. Was bedeutet das? Das bedeutet Verschwendung. Verschwendung ist verboten. Man darf essen, was halal ist, trinken, was halal ist, zieh dich an, was halal ist, aber sei nicht mutakabbir und sei nicht überheblich. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Esst, trinkt, aber verschwendet nicht. Abdul Latif al-Baghdadi, ein Gelehrter, sagte: Diese Überlieferung ist umfassend für alle Eigenschaften, die mit der Planung des Lebens eines Menschen zu tun haben. Und auch mit der Planung der Psyche eines Menschen und sein Körper in Dunya und Akhira. Weil Verschwendung schädlich ist für den Körper, für das Leben, weil das zu Schaden immer bringt. Dann wird die Seele beschädigt und auch der Körper. Und Überheblichkeit auch beschädigt die Seele, weil die Seele oder weil die Psyche, der Nafs, weil die Psyche arrogant wird. Weil die Psyche arrogant wird. Und wenn man arrogant ist, wenn man arrogant hat, dann wird man in Dunya nicht gut sein und Akhira, weil derjenige, der arrogant ist, der wird Sünden begehen. Und im Leben, derjenige, der arrogant ist, wird von den Leuten nicht gemocht. Deshalb wird man kränker und kränker. Deshalb Verschwendung sollte man nicht, barakallahu. Ibn Abbas, al-Bukhari hat von Ibn Abbas überliefert: Iss, was du willst, trink, was du willst. Und pass auf vor zwei Eigenschaften: Verschwendung und Überheblichkeit. Was wird Überheblichkeit? Dass man die Wahrheit nicht annimmt, dass man die anderen erniedrigt, dass man sich selber lobt, dass man denkt, da macht man alles richtig, alles andere ist falsch. Und Verschwendung bedeutet, dass man übertreibt. Im Essen, im Trinken, im Reden, in allen Themen. Und das beide sollte man nicht machen. Deshalb sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Iss und trink und zieh dich an und spende ohne Verschwendung und ohne Überheblichkeit. Das war barakallahu fikum Kapitel. Das ist das erste Kapitel von dem Buch von Al-Jami'. Das ist das erste Kapitel von Buch von Al-Jami'. Das ist Kitab al-Adab. Das nächste Mal, inshallah barakallahu fikum, fangen wir mit Bab al-Birri was-Silah. Al-Birr, Tugendhaftigkeit, was-Silah, das bedeutet die Verwandtschaftsbande, barakallahu fikum. فليجل. شيخ بس الجامعة الجامع دس أنفاسن دي دس تسكيت داغم هم دي أنفاسن دي تيمن دي مت فعلت مت كاركتر مت بنيمن مت Handlungen, die zum Leben gehören und so weiter. Weil wir gesprochen haben, schau mal, über Tahara, über Gebet, über Siyam, über Hajj, über Buyur, über Talaq, Zawaj, über fast alle Themen haben wir gesprochen. Natürlich, dann kommen diese Themen. Das wird, der Islam ist ein Komplex aus verschiedenen Themen. Sollte man den Islam nicht nur an einer Sache sehen? Weil Reduzieren des Islam auf eine Sache an sich selbst eine Bid'a ist. Meine, wie manche denken, ja? Manche denken, der Islam wäre nur Kalaschnikow zu tragen. Kalaschnikowisten. Ja, das denken sie. Andere denken, Islam ist nur Politik zu machen. Und dann siehst du, der redet Politik, Politik. Andere reden, denken, Islam wäre nur Gebet. Gebet und Fasten und der Moschee zu sitzen. Andere denken, Islam wäre nur Hu, Hu zu sagen, um den Scheich einen Kreis und tanzen. Andere denken, Islam ist nur in der Moschee. Und die reduzieren jeder den Islam in einer Sache. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. طيب, das war's inshallah für heute. Warum erklärt ihr nur theoretisch, dass die Taten zum Iman gehören, aber bei der Umsetzung, wenn es um die Taten geht, zum Beispiel, wenn jemand Schirk Akbar oder Kufr Akbar macht, mit der Ausrede, man kennt ja nicht das Herz, Allahu Akbar, Allah, Takbir, Allahu Akbar, Iwane, der hat etwas gemacht jetzt, Allahu Akbar. Bei einer schreibt sowas, ja, im Internet. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erklärt hat, dann kommt eine Person, da kann ich mal lernen. Wallahi, eine Empfehlung für Allah subhanahu wa ta'ala. Bevor du über solche Themen sprichst, Kufr Akbar, Schirk Akbar, geh erstmal lernen. Und schau mal, was wir von Hadithen haben, was wir von Ayat haben. Und schau mal, erstmal, wie die Sahabe das verstanden haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erklärt hat. Und dann rede ich über solche Themen. Und erstmal auch lerne, was die Gelehrten gesagt haben. Und es ist Schande, wala hawla wala quwwata illa billah, dass einige Menschen noch nicht zwei Ziffern Arabisch können. Und die sind immer sozusagen angewiesen auf andere, die für sie übersetzen. Und es kann sein, dass jemand übersetzt, wie diese Lügner zum Beispiel, die wir heutzutage im deutschsprachigen Raum agieren, die lügen über manche Muslime und sagen ihnen, die Sache ist so und die Gelehrten haben so gesagt. Und total ist die Sache anders. Erna, geh mal lerne ein Hadith von Al-Bukhari. Ja? Lerne erstmal bei Hadith von Bukhari und mach solche Vorwürfe nicht. Mach solche Vorwürfe nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam an Ammar ibn Yasir, Radwanallahu alayhi, und Ammar wurde mit seiner Familie gefoltert. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Taten? Was war mit Abu Jandal? Als er im Beisein des Propheten sallallahu alaihi wasallam festgenommen wurde und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lieferte ihn aus an die Mekkaner. Was würdest du sagen dazu? Deshalb diese Leute, barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, der verdient auch Rot. Wenn man kommt, dann macht man keine Vorwürfe und das ist Qillat Adab. Das ist adablos. Wir sprechen über Adab. Das ist ohne Benehmen und ohne Charakter. Wir machen einen Unterricht und wir reden über ein bestimmtes Thema und da macht man einen Vorwurf und da stellt man sich quer. Der sollte erstmal Adab lernen, wie man im Unterricht handelt und wie man im Unterricht von Verhalten hat. Und der verdient nicht nur Rot, der verdient noch was mehr als Rot. Genau haben damals die Khawarij mit Al-Mu'tazila mit Al-Hasan Al-Basri gemacht. von Khawarij, mit Sahaba, weil sie unerzogen waren. Das ist unerzogen. Dass jemand zum Unterricht kommt, da sollte man warten, da sollte man Geduld zeigen, da sollte man hören, was wir sagen erstmal. Aber da kommt man sozusagen mit bestimmten Gedanken und da will man losschießen. Sagt man, ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Gelerne, für dich ist besser und mach dich nicht so ein Gelehrten und erstmal lerne Erziehung. Dass du mit Schiuch und mit Talabat al-Ilm und im Unterricht, dass du erstmal fragst und nicht, dass du Vorwürfe machst. Das ist die Sache. Für ihn und für die anderen, die zum Unterricht kommen. Und nochmal, die Zahlen, für mich sind Wurst. Oder Wurst, sagt man? Wurst. Ja. Meine, ob 1000 zum Unterricht kommen oder 10.000 zum Unterricht kommen, ist mir egal. Oder ob 5 zum Unterricht kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Was ist das von einem Niveau? Was ist das von einem Verhalten? Was ist das von Akhlaq? Was ist das von Benehmen? Wal-iyadu billah. Bei Allah, bei Kuffar machen die nicht sowas. Wallah, bei Nicht-Muslimen, bei Kuffar machen sie so nicht. Wallah, der geht und der sitzt. Und der spricht höflich. Aber nur bei uns. Und da kommt er und der macht uns einen Vorwurf, fast dass wir keine Muslime wären. A'udhu billah. Hat er Assalamu alaikum erstmal gesagt auch? Ja, Alhamdulillah. Das war auch noch eine gute Sache. Hat Assalamu alaikum gesagt. Deshalb als Empfehlung, wenn ich auch ein bisschen hart gesprochen habe, sei mir nicht böse. Sei mir nicht böse. Aber wenn ich hart spreche, das ist für uns alle. Man sollte, barakallahu fikum, man sollte, nee, das ist kein Ärger, das ist Erziehung. Das ist Erziehung. Wenn man zum Sheikh kommt, dann sollte man auch erwarten, dass er eine Erziehung vom Sheikh bekommt. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Nein. Sheikh, ich habe die Überlieferung mit der Sahabia nicht verstanden, mit den Ärmeln. Also das Gewand war jetzt länger, und dann war das hinten die Ärmel oder wie? Die Handspanne? Die Handspanne ist von Knöchel. Ach so, so. Nein, so, von Knöchel hinter, das ist dein Gewand. Okay. Das geht bis Knöchel. Okay. Und noch wenn der Gewand länger ist, machst du Handbreite länger. Das wird dieser Gewand. Ja. So lang ist das nach unten. Da hat sie gesagt, wenn sie läuft, dann wird man ihre Füße sehen. Der Prophet ﷺ sagte, dann sollte sie Elle hinter sich ziehen. Ja. Übrigens, wenn wir über ein Thema sprechen, auch wichtig, ja. Das ist ein Unterricht, ein regulärer Unterricht, den wir machen. Und das Thema ist heute Kitabul Jami' Bab al-Adab. Dann kommt einer quer. Wieso redet ihr nicht über Aqidah? Subhanallah, wir reden über Aqidah am Donnerstag. Komm am Donnerstag, dann gibt es einen Unterricht von Kitab al-Sunnah von Ibn Abi Asim. Er starb im Jahre 287 nach der Auswanderung von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, der war kein Wahhabi und der war auch nicht zur Zeit von Ibn Taymiyyah. Der war vor Ibn Taymiyyah. 600 Jahre, 500 Jahre und von Muhammad al-Luhab 1000 Jahre. Dann komm und lerne. Einer sagt ja, wieso lernen wir nicht über Herzergreifendes? Dann kommst du, herzlich willkommen. Kommst du am Montag, dann haben wir Riyad Salihin. Dann kommt einer, sagt, wieso reden wir nicht über so Akhlaq und Benehmen? Dann komm, herzlich willkommen. Du kannst am Mittwoch, dann haben wir Sahih al-Adab al-Mufrad. Ja? Koran, dann kommst du am Freitag. Es gibt jeden Tag Unterricht. Aber vielleicht sollen wir nur Kufr Akbar, Kufr Asghar, Tagut, Tagut, Tagut, Tagut. Jeden Tag müssen wir frühstücken mit Al-Asad und Al-Khaddafi und schöne Shayatin. Und Mittag sollen wir über einen anderen Präsidenten sprechen und Nachmittag, subhanallah, ist das Leben nur Takfir zu machen? ماذا الله سبحانه وتعالى وانتم بعضكم خير ان شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خير في بيت نيس. سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موغن بن